Am 18. Februar 1944 landete Lieutenant Philip Parker frühmorgens mit seinem Trupp des 22. Marineinfanterieregiments an der Küste des Eniwetok-Atolls. Die Navy hatte die Japaner einem 3 Tage andauernden Bombardement ausgesetzt und dem Nachrichtendienst zufolge waren die Feindkräfte am Boden eher spärlich bestückt. Anders als die meisten Verlautbarungen der Marineaufklärung erwies sich diese als zutreffend. Andererseits hatte es niemand für nötig befunden, den Ledernacken von den steilen Sanddünen zu erzählen, die sie erklettern mussten, nachdem die Higgins-Landungsboote festen Boden unter dem Rumpf hatten. Die Japsen erwarteten sie, waren jedoch anstelle der gefürchteten leichten Nambu-Maschinengewehre nur mit normalen Gewehren bewaffnet. Von seinen 36 Leuten verlor Phil 6, 2 gefallen und 4 verwundet, davon einer schwer. Als sie oben auf den Dünen ankamen, hatten sich die Japsen im dichten Gebüsch verteilt. Die Marines vom 22. stießen in westlicher Richtung vor und trafen nur vereinzelt auf Widerstand. Einen von Phils Männern traf eine Kugel in die Schulter, ein anderer stürzte in ein Loch und brach sich das Bein. Das waren die einzigen weiteren Verluste seit der Landung. »Der reinste Spaziergang«, sagte Sergeant Myers. Als sie den Ozean auf der anderen Seite des Atolls erreichten, erhielt Phil eine Walkie-Talkie-Nachricht von dem auf der anderen Seite der Dünen stationierten Hauptquartier, dessen Inkompetenz für ihre schlimmsten Verluste verantwortlich war. Von Süden konnten sie nach wie vor vereinzelte Schusswechsel hören, aber das Feuer klang ab, als sie gerade ihr Mittagessen einnahmen. »Ein Picknick am Strand«, dachte Phil. »Wer hätte geahnt, dass Krieg so schön sein kann?« »Wie sieht's aus, Lut?«, fragte Myers, als Phil das Handfunkgerät ins Halfter schob. »Johnny Walker sagt, die Insel wäre gesichert«, antwortete Phil. Er sprach von Colonel John T. Walker, der zusammen mit seinem Oberstkollegen Russell Ayers das Kommando bei dem kleinen Ausflug innehatte. »Es hört sich nicht gerade gesichert an«, sagte Private First Class Molocky. Er nickte in Richtung Süden. Doch um 15:00 hatten die Schüsse komplett aufgehört. Phil wartete auf Befehle, bekam keine, postierte 3 Wachposten am Rand des Buschwerks und teilte den übrigen Männern mit, dass sie bis auf Weiteres wegtreten konnten. Um 20:00 kam die Nachricht, sie könnten ihre Sachen packen und nach Osten zurückkehren, wo sie sich wieder der Hauptlandungstruppe anschließen sollten. Es gab Gemurre darüber, dass man zurück durch das dichte Unterholz marschieren müsse, wo es doch bald dunkel sei, aber Befehl war Befehl, also sattelten sie auf. Nachdem sich Private Franklin in einem weiteren Loch das Bein gebrochen und Private Gordon sich fast ein Auge ausgestochen hatte, weil er gegen einen Baum gelaufen war, funkte Phil das Hauptquartier an und bat um Erlaubnis, für die Nacht ein Lager aufzuschlagen, da sie sich auf schwierigem Gelände bewegten. »Beschissen schwierig kommt besser hin«, sagte Private First Class Molocky. Die Erlaubnis wurde erteilt. Sie kampierten unter ihren Netzen, aber es drangen trotzdem reichlich Moskitos ein. »Wenigstens ist der Boden trocken«, sagte Myers. »Ich hatte mal Dschungelfäule an den Füßen und das ist echt nix für Weicheier.« Begleitet von den Schlafgeräuschen seiner Männer sowie dem Stöhnen von Private Franklin, der mit dem gebrochenen Bein, schlief Phil ein. Er erwachte kurz vor Morgengrauen und nahm unverzüglich wahr, dass sich nördlich ihres kleinen Feldlagers Schatten durch die Dunkelheit bewegten, hunderte von Schatten. Später fand er heraus, dass Eniwetok von Schlupflöchern nur so durchsiebt war. Franklin hatte sich das Bein wahrscheinlich in einem davon gebrochen, gut möglich, dass ein japanischer Infanterist unten am Grund gesessen und hochgeschaut hatte, als Wrangell und Sergeant Myers ihren Kameraden herauszogen.